Erster der gerechte Mensch stirbt, aber niemand macht sich darüber Gedanken, obwohl er wegen der herrschenden Bosheit weggenommen wurde. Zweiter, wer ein ehrliches Leben geführt hat, geht im Frieden ein und darf sich in seinem Grab von den Mühen ausruhen. Dritter, ihr aber sollt herkommen, denn ihr seid Kinder von Zauberinnen und Menschen, die Gott gegenüber untreu geworden sind. Vierter, über wen macht ihr euch eigentlich lustig, wenn ihr frech seid, obwohl ihr selbst ungehorsame Kinder und Lügner seid? Fünfter, ihr sucht eure Lust bei den Bäumen und opfert eure eigenen Kinder in den Tälern, die unter den Felsen liegen. Sechster, ihr habt euch für die glatten Steine im Bach entschieden, deshalb werdet ihr auch nur das bekommen, was diese Götzen euch geben. Siebter, auf den hohen Bergen habt ihr eure Betten aufgestellt, damit ihr dort oben eure Opfer für fremde Götter schlachten könnt. Achter, hinter euren Türen habt ihr Zeichen für Götzen angebracht, weil ihr mich verlassen habt, um euch anderen Liebhabern zuzuwenden. Neunter, ihr seid mit wertvollem Öl zu fremden Königen gereist und habt eure Boten sogar bis in die tiefe Unterwelt geschickt. Zehnter, obwohl ihr von den vielen Reisen müde wart, habt ihr nicht aufgegeben, weil ihr immer noch Hoffnung in eure eigene Kraft gesetzt habt. Elfter, vor wem hattet ihr solche Angst, dass ihr mich vergessen habt, nur weil ich so lange zu eurem Verhalten geschwiegen habe? Zwölfter, ich werde jetzt öffentlich zeigen, was eure Gerechtigkeit wert ist, aber eure Taten werden euch in der Not nicht helfen. Dreizehnter, wenn ihr um Hilfe schreit, sollen eure Götzen euch retten, obwohl ein einfacher Windhauch sie alle wehen wird. Vierzehnter, Gott befiehlt, dass man den Weg vorbereiten und alle Hindernisse entfernen soll, damit sein Volk sicher zu ihm zurückkehren kann. Fünfzehnter, der heilige Gott, der ewig lebt, wohnt in der Höhe, aber er ist auch bei den Menschen, die demütig und traurig sind. Sechzehnter, ich werde nicht für immer zornig sein, weil die Menschen, die ich selbst geschaffen habe, sonst keine Kraft mehr zum Leben hätten. Siebzehnter, wegen ihrer Gier war ich eine Zeit lang zornig und habe sie bestraft, aber sie sind trotzdem ihren eigenen, falschen Weg gegangen. Achtzehnter, ich habe ihre Wege gesehen und möchte sie trotzdem heilen, damit ich die Trauernden wieder führen und trösten kann. 19. Ich schenke den Menschen Frieden, egal ob sie fern oder nah sind, denn ich habe versprochen, dass ich sie gesund mache. 20. Die bösen Menschen sind jedoch wie das unruhige Meer, das niemals still wird und immer wieder Schlamm und Dreck hochspült. 21. Mein Gott sagt ganz deutlich, dass es für die Menschen, die Böses tun, niemals einen echten Frieden geben wird.